Ich lernte dann die Anna Katharina kennen mit ihrem kleinen Buben. Sie war auf die Straße geraten, weil sie nach dem Vater ihres Kindes suchte. Einem Bauersknecht, der ihr davongelaufen war. Auch sie ist die Tochter rechtschaffener Eltern, die eine Mühle im Weilburgischen hatten. Weil sie so eine gute, freundliche Art hatte, musste ich sie von Herzen lieben. Und wir haben dann unsere Not geteilt. Unser Unglück wurde aber größer, denn ich hatte jetzt Frau und Kind. Die Moral der Fahrenden war natürlich asozial, wenn man sie aus dem Blickwinkel der Herrschenden, der Sesshaften betrachtet. Doch auch deren Moral war ja höchst fragwürdig und nicht selten eine doppelte. Die Dienstleistungen der Fahrenden, der Hausierer, kleinen Händler, Unterhaltungskünstler, der Saisonarbeiter und Erntehelfer wurden im Sommer gerne gebraucht und wenn nötig ausgebeutet. Sie gehörten zum feudalen Wirtschaftssystem wie Gastarbeiter und Versandhäuser zu dem unseren. War jedoch kein Bedarf mehr an billigen Arbeitskräften vorhanden, wollte niemand Verantwortung für die obdachlosen Wanderarbeiter übernehmen, wurden sie kurzerhand zur Plage erklärt. Auch von christlicher Barmherzigkeit war da nicht mehr viel zu spüren. Und so erscheint der Weg dieser Menschen, nicht nur des Manne Friedrich, in den Räuberberuf nahezu unausweichlich. Es kam noch ein Winter, ein schlimmer, kalter Winter. Wir hatten wenig verdient mit unseren Körben. Aber dieser harte Winter, in dem wir manche Nacht in Lumpen gehüllt unter freiem Himmel zubringen mussten, sodass ich mit meiner Frau und dem Kinde einmal des Morgens sogar angefroren erwachte. Diese bittere Eiseskälte und die Unmöglichkeit, mich und die Meinigen ehrlich zu ernähren, dies alles zwang mich endlich zum Stehlen und Rauben. Jetzt habe ich den Branntwein nicht nur aus Freude getrunken, sondern aus Kummer. Ich will gestehen und bereue es auch, dass eine große Bitterkeit gegen manche Menschen in meinem Herzen entstanden ist. Dies ist auch ein Grund, weshalb wir die Kaufleute so sehr geprügelt und misshandelt haben. Aber nur die großen und reichen Herren. Armen Menschen dagegen, die oft ihr mühsam erbetteltes Brot mit uns auf der Straße geteilt haben, habe ich immer etwas von meinem Raubanteile abgegeben. Die Fahrenden hatten im Konflikt mit den Sesshaften ihre eigene Moral entwickelt. Das Eigentum war ihnen naturgemäß nicht allzu heilig. Sie hatten ja selber kaum mehr als das, was sie auf dem Leibe trugen. Und wenn sie betteln gingen, so nannten sie das ja auch keineswegs betteln oder bitten, sondern fordern. Sie hatten das Bewusstsein, nur das zu fordern, was ihnen standesgemäß, als dem Stand der Armen, zustand. Und die Reichen an ihre Christenpflicht zu gemahnen. Wer freilich dieser Christenpflicht nicht nachkam, konnte damit rechnen, dass demnächst der große, starke Bruder des Bettlers aufkreuzen würde, der Räuber, um die Unbarmherzigen und Hartherzigen zu bestrafen. Kleinere Diebereien, Mundraub, Wildern und Ähnliches gehörten ohnehin zum vaganten Leben. Hier ein Ei, dort ein Huhn. Sie fühlten sich dazu berechtigt, denn sie mussten und wollten ja überleben, auf ihre Art. Selbstverständlich machten die Räuber und Vaganten einen deutlichen Unterschied zwischen Arm und Reich. Und natürlich war der Reiche zu allen Zeiten das beliebtere Opfer. Bei ihm gab es schließlich was zu holen. Andererseits waren auch die moralischen Skrupel geringer. Reichtum galt vielfach als auf Kosten anderer erworben, als eigentliche Ursache der eigenen Not. Die großen Herren sind schuld daran, dass mancher tut, was er sonst nicht getan. Mit armen Leuten, Bauern und Handwerkern hatten die Fahrenden dagegen bessere Erfahrung. Der Kutscher beim Hemsbacher Raubüberfall beispielsweise wurde nicht misshandelt. Andererseits rührte er selbst auch keinen Finger, um seinen Passagieren, reichen Schweizer Kaufleuten, zu helfen. In bestimmten Landstrichen Deutschlands, zum Beispiel auf dem Winterhauch bei Eberbach und am Berge Katzenbuckel, wo fast nur arme Bauern wohnten, fanden Vaganten und sogar steckbrieflich gesuchte Räuber Winterquartier und Unterschlupf, wenn ihre Frauen schwanger waren. Dafür herrschte dann ein stillschweigendes Übereinkommen, dass dort nichts geraubt oder genommen werden durfte. Auch im Verhältnis zu ihren Frauen hatten Räuber und Vaganten ihre eigene Moral und Ehrbegriffe.